Ja, ein großer Klimawissenschaftler, ein Deutscher, hat mal gesagt, wir müssen uns an das anpassen, was wir nicht vermeiden können. Und wir müssen das vermeiden, woran wir uns nicht anpassen können. Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Helge Bohrmann, Klimaanpassungsforscher an der Jade Hochschule und Leiter des dortigen Forschungsmanagements. Wir werden mit ihm heute unter anderem darüber sprechen, wie wir unsere Küsten und Städte vor Hochwasser schützen können und warum es wichtig ist, dass dabei alle, Achtung, Wortwitz, an Bord sind. Wir werden aber auch mal wieder über Karrierewege innerhalb und außerhalb der Wissenschaft sprechen. Lieber Helge, schön, dass du heute hier bist. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Hallo. Herzlich willkommen, Helge, auch von mir. Und wir starten einfach direkt durch, weil wir wirklich viel zu besprechen haben heute. Und wie immer werfen wir zunächst einen Blick auf deine Biografie. Und deine Biografie folgt ja erstmal einem wissenschaftlichen Weg. Also Studium und Promotion in Geoökologie an der Uni Braunschweig bzw. dann Bonn. 2003 dann eine Juniorprofessur für Hydrologie an der Uni Oldenburg und dann später nochmal kurz eine Vertretungsprofessur in Siegen. Wie blickst du auf diese Zeit zurück und war Forschung eigentlich immer das, was du machen wolltest? Auch Forschung hat sich eigentlich erst das entwickelt, was Spaß gemacht hat. Ich habe immer, wenn es was zu entscheiden gab, dann entschieden, ob mir das Spaß machen wird oder nicht. Und die Promotion hat sich angeboten. Das war ein spannendes Thema, das war ein spannendes Projekt. Da habe ich gesagt, oh, das möchte ich gerne machen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob was anderes vielleicht eine bessere Alternative sein könnte. Und das hat sich später eigentlich auch in anderen Projekten angeboten als Postdoc oder so genauso fortgesetzt. Also das war nicht alles strategisch geplant, sondern das war von Punkt zu Punkt wieder neu entschieden. Ist das interessant und habe ich da Lust zu? Aus Interesse getrieben. Leider ist daraus aber nie eine Vollprofessur geworden. Du hast öfter Vertretungen gemacht, aber bist dann letztendlich 2014 ins Wissenschaftsmanagement gewechselt. Wie schwer war es nach all den Jahren für dich, diesen Weg aufzugeben und was kann man unter Wissenschaftsmanagement eigentlich verstehen? Ja, das ist natürlich schon schwer, das aufzugeben, wenn man lange Jahre darauf hingearbeitet hat. Man hat Bewerbungen geschrieben, man hat versucht, sein Profil zu verbessern, man hat vorgesungen, man hat Listenplätze erreicht. Platz zwei reicht dann eben auch doch nicht, dann ist man doch der Erste, der Verlierer. Und ja, das ist nicht unbedingt einfach. Aber es gibt eben auch viele, viele andere spannende Dinge, die man machen kann. Und so war die Ausschreibung, die ich zufälligerweise in der Nordwestzeitung gesehen habe, hier an der Jade-Hochschule, mich um Promovierende zu kümmern, war ein guter Anlass, doch mal zu überlegen, ja, ist das eigentlich die richtige Strategie oder muss man irgendwann auch mal sagen, ich gucke jetzt nach was anderem und das ist genauso gut, weil ich da genauso viel Spaß haben kann, weil ich genauso gut junge Leute beraten kann, begleiten kann auf ihrem Weg und auch vielleicht sogar noch nebenbei Forschung machen kann. Und daraus ist letztendlich das entstanden, was du angesprochen hast, Forschungsmanagement. Begonnen habe ich hier an der Jade Hochschule damit, dass ich eben Promovierende betreut habe, dass ich als Promotionsbeauftragter hier ein eigenes Programm begleitet habe. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, dass ich im Bereich Forschungsmanagement Aufgaben übernommen habe, die Beratung von Professoren hier an der Hochschule betrifft, wenn sie Forschungsanträge stellen möchten, wenn man sie intern fördern möchte, wenn man ja im Prinzip alle Fragen rund um den Bereich Forschung mit denen diskutiert, weil die ja alle aus der Praxis kommen. Die haben zwar alle auch mal promoviert oder fast alle, manche Architekten nicht, weil die Kultur da nicht so verbreitet ist, aber die meisten Professoren bei uns haben auch promoviert, die haben auch geforscht, die wissen genau, wie das geht, aber dann waren sie ganz lange in der Forschung und dann kommen sie irgendwann zurück in ein System, das sich auch weiterentwickelt hat und kennen auch nicht alle Instrumente hier an der Hochschule. Und insofern braucht man dann einen Ansprechpartner, den man dann anrufen kann und der einem hoffentlich die richtigen Antworten gibt. Und das versuche ich jetzt seit ein paar Jahren und das macht auch viel Spaß. Du hattest gerade eben von Vorsingen gesprochen. Das müssen wir, glaube ich, dem Publikum einmal erklären, für die, die vielleicht nicht so in der Akademiker-Bubble drin sind. Also wenn man sich auf eine Professur bewirbt und eingeladen wird, da vorzusprechen und die eigene Forschung und die eigene Person und die Vision für die Professur vorzustellen und zu präsentieren, dann nennt man das Vorsingen. Und dann wird danach gerankt und ja, die Person auf Platz 1 wird als erstes angefragt. Genau so ist es. Also es ist im Prinzip ein normales Vorstellungsgespräch, bloß eben an der Universität oder hier an der Hochschule. In der Regel besteht das dann aus einem Gespräch und einem Fachvortrag, manchmal auch aus einer Vorlesung, die man hält, eine Probevorlesung. Ja, wir nennen das Vorsingen. Man merkt irgendwann gar nicht mehr, dass man diese Worte benutzt. Ich hätte es vielleicht mitbringen sollen, aber das hättet ihr sofort erraten. Insofern habe ich es lieber nicht mitgebracht. Kannst du dich noch an dein erstes Gespräch an der Jade-Hochschule erinnern? Denn eigentlich als erfahrener Juniorprofessor warst du ja leicht überqualifiziert. Ja, ich kann mich tatsächlich daran erinnern. Der jetzige Präsident war damals Vizepräsident für Forschung, Manfred Weisensee, und der guckte mich an und sagte dann, naja, eigentlich hätte ich Sie bei Ihrem Lebenslauf eher auf eine Bewerbung auf eine Professur hier erwartet und nicht auf diese Position. Da konnte ich aber darauf antworten, na, das habe ich schon ein paar Mal versucht an Fachhochschulen, aber mir fehlte die Praxiserfahrung und deswegen bin ich entweder eingeladen und dann wieder ausgeladen worden oder ich bin gar nicht erst eingeladen worden. Und er meinte, es gäbe vielleicht Wege, das zu umgehen, aber ich habe das dann auch gar nicht mehr versucht. Ich fühle mich wohl hier und ja, fühle mich auch wohl hier im Gespräch und freue mich auf die weitere Diskussion. Was sind denn so die größten Vorzüge, wenn man vielleicht nicht mehr direkt im Forschungsgeschäft ist? Also du, obwohl du jetzt ja Leiter des Forschungsmanagements bist und Leute bei Anträgen berätst, bist du wahrscheinlich selbst gar nicht so traurig, dass du selbst keine mehr schreiben musst, oder? Ach, das würde ich so gar nicht sagen. Das, ab und zu mache ich das ja mal und das macht auch Spaß, gerade wenn man erfolgreich ist. Aber der Druck ist natürlich geringer. Man muss es nicht machen, das wird nicht von einem erwartet. Wenn man als Prof irgendwo seinen Lehrstuhl hat und ein paar Anträge geschrieben hat, die dann nicht erfolgreich waren, dann wird man natürlich auch belächelt von den Kollegen und Kolleginnen. Oder man wird manchmal auch belächelt, wenn man in den falschen Programmen Projekte einwirbt, weil das halt nicht hochwertig genug ist. Und dieses Konkurrenzdenken ist eben jetzt ist nicht mehr da. Oder finde ich es generell an der Hochschule ein bisschen geringer ausgeprägt und insofern ein bisschen mehr laissez-faire. Jeder kann das machen, wo er gut ist und wo er eben auch erfolgreich sein kann. Und dann wird das auch angenommen von den anderen. Über eine Sache sind wir eben so ein bisschen schnell hinweggegangen, die ich aber gerne noch ansprechen würde. Du hast es schon erwähnt, du hast dich auch vor dieser Position viel für Nachwuchsförderung eingesetzt und für Promotionsprogramme. Was war da dein Anliegen, beziehungsweise ist das immer noch was du sehr gerne machst, Menschen auf ihrem wissenschaftlichen Weg durch die Promotion zu begleiten oder vielleicht auch danach noch? Also ich bin immer noch dafür zuständig. Ich habe jetzt eine Doppelfunktion hier an der Hochschule. Bin also sowohl fürs Forschungsmanagement zuständig, als auch für die Nachwuchsförderung, für die Promovierendenbetreuung. Und das macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe das ja auch schon während meiner Juniorprofessur und danach gemacht, dass ich Doktoranden in meiner Gruppe betreut habe. Und bin eben extra für ein eigenes Programm, was die Hochschule aufgesetzt hat, damals in 2014 hier an die Jade-Hochschule gekommen. Und ich finde das ganz toll, dass man das an der Fachhochschule eben unter ein bisschen anderen Rahmenbedingungen als an der Universität eben genauso auch fördern kann, mit einem besonderen Konstrukt dieser kooperativen Promotion. Und wir versuchen das eben auch mit eigenen finanziellen Mitteln, mit eigenen Programmen zu unterstützen. Das sind natürlich nicht so große Programme, wie man an Drittmitteln vielleicht einwerben kann. Aber um eben auch zu zeigen, wir können das als Hochschule auch. Und wir wollen auch eigene Instrumente entwickeln, um junge Leute eben weiterzubringen. Ja, das macht viel Spaß, weil natürlich alle sehr motiviert sind, weil das Spektrum sehr groß ist hier in Fachrichtungen. In diesem Programm und da lernt man auch selbst viel dazu. Das ist eine schöne Sache. Viel dazu gelernt hast du wahrscheinlich auch bei deinem größten Fail, nachdem wir ja immer ganz gerne fragen, auf all diesen Wegen und verschiedenen Stationen von dir. Was war mal so eine Situation, wo du im Nachhinein vielleicht drüber schmunzeln kannst und denkst, ja gut, hat nicht Not getan, aber habe ich mitgenommen. Was ich mitgebracht habe, ist so ein Irrglaube, dem ich selbst nachgegangen bin, im Prinzip viele Jahre. Und zwar, dass ich geglaubt habe, wenn man als Wissenschaftler Fakten generiert, wenn man tolle Projekte durchführt, wenn man publiziert, dass man dann der Meinung ist, das müsste ja eigentlich die Praxis interessieren außerhalb der Hochschule, außerhalb der Universität. Und man müsste wahrgenommen werden außerhalb mit dem, was man eben generiert. Und ich habe ganz lange festgestellt, das ist überhaupt gar nicht so. Man wird überhaupt gar nicht wahrgenommen. Die Herausforderung oder der Erfolgsfaktor bei mir in den letzten Jahren war einfach, dass wir sehr viele Projekte gemacht haben, zusammen mit Praxisakteuren, wo wir Auge in Auge zusammengearbeitet haben und dass wir Vertrauen aufgebaut haben. Und dass erst dann, als das funktioniert hat, dass man gemerkt hat, okay, jeder bringt auch irgendwas Erfolgreiches mit, irgendwas Gutes mit, was Wertvolles mit, dass dann plötzlich eine Kooperation fruchtbar war in die Praxis und dass dann auch plötzlich nachgefragt wurde, was man selbst davon hält und welche Zahlen man liefern kann und wie man selbst das System anpassen würde, um das es vielleicht geht. Das hätte ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren auch schon machen können, aber da wollte es keiner hören. Und dieses Vertrauen ist einfach das Entscheidende, dass man irgendwie was bewirken kann außerhalb. Woran würdest du denn sagen, liegt das? Oder können wir das als klassische Kritik am Elfenbeinturm verstehen? Oder? Ich würde das gar nicht mal als Kritik äußern wollen. Höchstens als Selbstkritik, dass man eben natürlich mit den Dingen, die man macht, auch mehr nach außen gehen muss. Ich habe früher nie darüber nachgedacht, ob ich eine Pressemitteilung für irgendwas mir überlegen müsste oder ob ich irgendwelche Außendarstellungsmaßnahmen mir überlegen müsste. Das Entscheidende war, dass man publiziert, dass man auf eine Tagung geht in seiner Fachcommunity und darauf kam es an, aber die Welt draußen stand nicht im Fokus und das ist natürlich an der Hochschule noch ein bisschen anders, weil wir schon auch einen anderen Auftrag haben, praxisorientiert zu arbeiten, aber auch hier machen das nicht alle und wir könnten natürlich aus dem, was wir generieren, viel mehr nach außen tragen. Also haben wir noch viele potenzielle Gäste für diesen Podcast hier. Das hoffe ich sehr. Ja, danke für deinen größten Fail. Damit wir jetzt auch ein bisschen failen, fragen wir uns natürlich, welches Fachwort des Tages dürfen wir heute aus deiner Forschung erraten? Also ich habe euch den Begriff Multilayer Safety mitgebracht. Multilayer Safety? Genau, Multilayer Safety. Ja, okay. Da würde ich jetzt spontan mal sagen, man verlässt sich nicht nur auf eine Klimaanpassungsmaßnahme oder generell nicht nur auf eine Maßnahme, sondern versucht, verschiedene Sachen zu integrieren, so wie man halt auch zwei Bremsen am Fahrrad hat. Das ist ein schöner Gedanke. Dann gehe ich einfach mal in die super praktische Umsetzung dessen und sage, Multischichtsicherheit beschreibt tatsächlich den Aufbau eines Deiches oder eines Hochwasserschutzkonstruktes, das eben nicht nur aus einem Material in einer Schicht besteht, sondern in den verschiedenen Schichten verschiedene Zusammensetzungen aufweist, damit die Stabilität und Sicherheit erhöht ist. Kreativpunkt auf jeden Fall, Bianca. Ja, ich hatte ja gedacht, nachdem Steffen begonnen hat, ihr seid ganz nah dran. Leider hat sich Bianca jetzt doch wieder ein bisschen davon entfernt. Also das ist ein Begriff, der kommt aus den Niederlanden. Und ihr seid komplett richtig, dass der im Bereich Hochwasserschutz, Hochwasserrisikomanagement zu verankern ist. Die Idee ist dahinter, dass man tatsächlich verschiedene Aktivitäten kombiniert, um sich vor Hochwassern, vor Extremereignissen zu schützen. Es geht aber eben nicht nur um technische Maßnahmen, sondern es geht genau darum, technische Maßnahmen mit Planungsmaßnahmen, mit Fragen der Bewältigung eines Ereignisses, also zum Beispiel Katastrophenmanagement, zu kombinieren, dass man also auf wirklich verschiedenen Handlungsfeldern jenseits des technischen Hochwasserschutzes auch aktiv ist, um auf im Prinzip das vorbereitet zu sein, was man gar nicht erwarten kann. Also be prepared for the unexpected. Dass man ja auch alle Akteure, die in diesem Bereich aktiv sind, mit einbeziehen kann und dass man ja noch Handlungsoptionen hat, auch wenn die technischen Systeme schon versagen. Darum geht es im Prinzip und das ist so ein Grundprinzip, was wir versuchen in unseren Projekten zu berücksichtigen, zu prüfen, machen das eigentlich die verschiedenen Länder, machen wir das in Deutschland, haben wir sowas und natürlich machen wir sowas auch. Bei uns heißt es bloß anders, bei uns heißt es dann Risikomanagementzyklus und da ist man im Prinzip auf den gleichen Handlungsfeldern unterwegs, man beschreibt das bloß anders. Ich würde sagen, ich war noch nicht oft viel näher dran. Das war sehr kompliziert ausgedrückt. Das macht doch Hoffnung für die Zukunft. Schön. Schön. Ja, und das bringt uns auch natürlich direkt in deine Forschung. Um es nochmal konkret zu sagen, dein Forschungsschwerpunkt sind Hydrologie, also alles, was sich mit Wasser in unserer Umwelt beschäftigt und Klimaanpassung. dann eben auch in Bezug auf Wasser. Ist ja nicht zwingend auf Wasser bezogen, aber in deinem Fall dann eben schon. Und naja, konkret gesagt oder vielleicht einfacher ausgedrückt, könnte man auch sagen, du fragst dich also, was können wir hier in Norddeutschland oder an der Küste tun, wenn der Meeresspiegel zum Beispiel steigt oder Starkregenereignisse häufiger werden, was können wir da tun, beziehungsweise wie gehen wir damit um? Und jetzt kennt natürlich jeder, zumindest hier oben, Deiche. Das ist ja wahrscheinlich so das Erste, an was man denkt. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Dinge. Kannst du da mal so ein bisschen skizzieren, was so ein paar Klassiker sind? Klassische Klimaanpassungsmaßnahmen in Bezug auf Wasser oder das Risiko von Hochwasser? Ja, ich komme ja im Prinzip eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich hab mal begonnen, dass ich mich im Wesentlichen mit mathematischen Modellen beschäftigt habe und dann Einzugsgebietsmythologie betrieben habe, also den Wasserhaushalt von Einzugsgebieten beschrieben habe. Und so habe ich mich im Prinzip auch dieser ganzen Thematik genähert, dass ich also im Prinzip habe herauszufinden, wie sind eigentlich die Klimaeffekte überhaupt, wie groß sind die Klimaeffekte, wie können wir die quantifizieren, womit haben wir das zu tun? Und da bin ich im Prinzip eigentlich eher von dem Binnenland an das ganze Problem rangekommen, ne? Weil wir eben uns über steigende Niederschläge oder starke Niederschläge Gedanken gemacht haben. Und da beginnt man natürlich im Binnenland eher mit der Frage, wie kann ich Wasser zurückhalten? Wie kann ich zum Beispiel Foltersysteme, die Wasser speichern können in Hochwassersituationen? Wie kann man sowas konzipieren? Wie kann man das integrieren in die Landschaft? Und wie kann man erstmal die Menge Wasser reduzieren, die überhaupt zum Deich hinkommt und durch den Deich dann durchgeleitet werden muss? Auch ich muss dich einmal kurz unterbrechen. Auch Polder ist, glaube ich, ein Begriff, den wir mal erklären müssen. Letztendlich ist das eine große Wiese, die tiefer gelegt ist, die bei Bedarf geflutet werden kann. Richtig? Genau, das ist ein Speicherbecken. Das kann tatsächlich auch höher gelegen sein. Dann könnte das Wasser ja reinpumpen. Weil wenn sie tiefer gelegen ist, muss man es am Ende auch wieder rauspumpen, wenn man sich zumindest bei uns im Flachland befindet. Also einen Weg muss man immer pumpen. Und es gibt also Hochpolder und Tiefpolder. Das ist beides möglich. In der Regel macht es mehr Sinn, als Tiefpolder das System einzurichten, weil man dann eben im Hochwasserfall das direkt reinleiten kann. Ne? Insofern, ja, das ist ein sehr verbreitetes Mittel, was man eben auch vom Rhein zum Beispiel kennt, von anderen großen Flüssen. Um dann Hochwasserspitzen zu kappen, um eben das Risiko für Köln, für andere große Städte zu reduzieren. Genau, sowas können wir hier in der Küstenregion genauso machen. Hast du da konkrete Zahlen für uns? Also von welchen Niederschlagsmengen, von welchem Meeresspiegelanstieg sprechen wir hier? Ist das wirklich so oft oder wie oft gehäuft kommt Hochwasser oder Starkregen vor und wie viel zu tief sind denn unsere Deiche, um uns zu schützen? Also ich würde gar nicht so negativ rangehen. Unsere Deiche sind so gut wie nie zuvor. Und insofern sind wir im Küstenraum natürlich auch so sicher, wie wir noch nie gewesen sind, weil in den letzten Jahrzehnten einfach sehr viel investiert worden ist. Wir haben katastrophale Ereignisse gehabt in Deutschland 1962 mit der großen Sturmflut, in den Niederlanden 1953, wo unheimlich viele Menschen und auch Tiere gestorben sind, woraus man eben gelernt hat, dass man sich besser schützen muss. Und es ist sehr viel investiert worden und das System ist erstmal ziemlich gut im Augenblick. Aber die Herausforderungen sind eben auch sehr groß. Du fragst nach Zahlen. Zahlen sind immer schwierig, weil wir natürlich nicht in die Zukunft gucken können. Wir haben keine Glaskugel, die uns sagt, wie wird es im Jahr 2080 oder 2100 aussehen. Was wir also machen müssen, ist, dass wir uns mit Szenarien auseinandersetzen, mit möglichen Zukünften, die wir beschreiben und die wir versuchen dann mit Zahlen zu hinterlegen. Und dann ergeben sich eben Spannbreiten von möglichen Zukünften, über die wir ja, Aussagen treffen können und deren Werte mit ins Kalkül ziehen. Wenn du jetzt nach Meeresspiegelanstieg fragst, würde ich sagen, wir reden oft so von 50 bis 100 Zentimeter bis Ende des Jahrhunderts. Es gibt aber auch Szenarien, die noch größere Anstiege projizieren. Zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, dass Eis in der Antarktis abbrechen könnte, Schelfeis, und dann plötzlich der Meeresspiegel noch stärker steigen würde. Das sind auch Werte, die sich immer weiterentwickeln, weil die Forschung eben auch vorangeht. Aber so ein Wert von einem Meter ist zum Beispiel einer, mit dem wir jetzt in die aktuellen Diskussionen mit den Akteuren im Küstenraum in Deutschland gehen. Und das ist auch ein Wert, in den der Küstenschutz angepasst werden soll bis Ende des Jahrhunderts. Mhm. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite das Wasser, wenn es jetzt um die Entwässerung geht, was durch den Deich durchgebracht werden muss. Da haben wir für Ostfriesland jetzt in Projekten selber auch Berechnungen gemacht und kommen da auf die Größenordnung von, sagen wir mal, 20-25% mehr Süßwasser in den Wintermonaten, das entwässert werden muss. Das bedeutet für uns, dass man entsprechende Kapazitäten schaffen muss, um mehr Wasser hinauszuschaffen oder dass man eben Speichermöglichkeiten schaffen muss, um zu anderen Zeiten Wasser rauszuschaffen. Und das ist schon das Spektrum, worum es eigentlich auch geht. Also ja, entweder mehr Technik einsetzen, sodass wir aktiv und zu jeder Zeit oder fast jeder Zeit eben entwässern können, oder Fläche opfern, damit wir eben auch mehr Wasser speichern können und damit wir flexibler sind mit der Entwässerung. Ja, leuchtet ein. Vielleicht ist das auch ein guter Moment jetzt einmal, um den Begriff und auch vielleicht die Einstellung hinter diesem Begriff Klimaanpassung zu erklären. Finde ich nämlich ganz interessant, dass man vom Ansatz her da ja sagt, okay, wir haben natürlich durch CO2-Einsparung und so weiter und so fort natürlich auch die Möglichkeit, langfristig Einfluss zu nehmen aufs Klima. Ich meine, das ist das, womit wir auch alle gerade in aktuellen Zeiten eigentlich ständig konfrontiert sind. Aber dass man halt auch sagt, das, was jetzt schon passiert, damit müssen wir jetzt halt eben auch schon umgehen. Und wir als Menschen müssen uns und unseren Lebensraum anpassen auf das, was da klimatisch auch jetzt schon passiert. Ich finde das ja interessant, das von der Blickrichtung zu sehen. Das liegt dem ja zugrunde, oder? Ja, ein großer Klimawissenschaftler, ein Deutscher, hat mal gesagt, wir müssen uns an das anpassen, was wir nicht vermeiden können. Und wir müssen das vermeiden, woran wir uns nicht anpassen können. Das finde ich ziemlich schlau. Zieht natürlich keine klare Grenze, was man jetzt tun muss. Ich glaube, was klar ist, dass die Projektionen heute schon zeigen, dass wir uns an vieles nicht werden anpassen müssen. Ich fange nur von vorne an. Viele Projektionen zeigen, dass wir uns an vieles nicht werden anpassen können. Das heißt, wir müssen sehr viel investieren in die Klimawandelvermeidung, die Mitigation. Das muss sehr erfolgreich sein. Wir müssen einfach aufhören, so viel fossile Brennstoffe zu nutzen und CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten. Ansonsten werden wir es irgendwann nicht bewältigen können. Es sei denn, wir finden Technologien, um das aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir das in dem Maßstab können. Insofern müssen wir uns auch mit der Klimaanpassung beschäftigen. Und abgesehen davon müssen wir das sowieso, weil wir ja in der Vergangenheit schon sehr viel Klimawandel angetrieben haben durch die Treibhausgase. Und das System ist so träge, dass auch wenn wir heute aufhören würden mit der Beschleunigung dieses Prozesses, dass wir trotzdem noch Anpassungsmaßnahmen durchführen müssten, weil sich das System eben noch verändert. Und das betrifft sowohl vor allem den Meeresspiegelanstieg, aber natürlich auch den Temperaturanstieg. Also da müssen wir aktiv sein. Wir kommen gar nicht drum rum. Und du bist sehr aktiv. Du hast nämlich an verschiedenen Forschungsthemen und Projekten mitgearbeitet. Und wir haben uns hier mal zwei rausgepickt. Und das erste, was wir vorstellen wollen, ist Clever Risk. Das heißt Klimaanpassung und Extremwettervorsorge, verbandsübergreifendes Management von Binnenhochwasserrisiken im westlichen Ostfriesland. Worum geht es dabei? Ja, in dem Projekt geht es darum, dass wir versuchen wollen, das Binnenhochwasserrisikomanagement im Küstenraum zu verbessern. Wir haben festgestellt in einem Vorläuferprojekt, dass wir mit technischen Maßnahmen ein gutes Stück dazu beitragen können, uns an den Klimawandel anzupassen und die Herausforderungen in der Zukunft auch zu bewältigen. Es wird aber nie 100% Sicherheit geben. Wir werden nie 100% des Problems damit lösen können. Das bedeutet für uns, dass wir, ich habe vorhin diesen Risikomanagement-Zyklus angesprochen, dass wir eben in all diesen verschiedenen Handlungsbereichen dieses Risikomanagement-Zyklus aktiv werden müssen. Also nicht nur in dem Bereich Schutz zum Beispiel, wo es hauptsächlich um technische Maßnahmen geht, wie zum Beispiel Deiche, wie zum Beispiel Schöpfwerke, um uns vor dem Meer zu schützen, um auf der anderen Seite aktiv entwässern zu können, sondern dass wir so auch in den Bereichen Vermeidung und Vorsorge eben aktiv sind. Das heißt zum Beispiel im Bereich der Vermeidung Flächenvorsorge betreiben, dass wir Flächen vorhalten, zum Beispiel für die Einrichtung von Poldern, dass Wasser zwischengespeichert werden kann, dort, wo es wenig Schaden anrichtet, oder im Bereich Vorsorge, dass wir Informationen bereitstellen für zum Beispiel die Gefahrenabwehr oder den Katastrophenschutz, damit diese Prozesse geschmeidig laufen, oder eben auch wir die Bürger informieren, wie sie sich verhalten können im Falle eines Ereignisses, um eben selbst möglichst wenig Schaden zu nehmen, wenn man eben nicht davon ausgehen kann, dass jedem geholfen werden kann. Und das ist letztendlich ein Problem. Wir glauben immer alle, wenn die Sirenen anfangen zu laufen oder wenn im Radio eine Durchsage kommt, die Feuerwehr wird uns schon holen, wird uns helfen. Die kann nicht jedem helfen. Am Ende muss jeder auch ein Stück weit für sich selber Sorge tragen. Und ja, da muss man informieren, da muss man auch Bewusstsein für generieren. Und das versuchen wir eben auch in den Projekten. Insofern versuchen wir eben Pilotaktivitäten in all diesen Bereichen anzustoßen und das möglichst eben auch in Kooperation mit verschiedenen Verbänden, dass wir also nicht in einem Gebiet arbeiten, sondern dass wir eben auch diese Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren noch verbessern. Ja, daran merkt man schon genau mal mindestens diese zwei Dinge, dass es erstens wichtig ist, dass man Wissenschaftskommunikation darüber betreibt, also dass man wirklich auch die Bevölkerung abholt und sie mit involviert. Und das Zweite ist dann, dass möglichst alle Akteure, die da eine Rolle spielen, auch involviert sind. Und ich glaube, da ist dieses geflügelte Wort in dem Forschungszweig Stakeholder Involvement. Also dass ja, Akteure, ich glaube, das wären der NLWKN zum Beispiel, die Entwässerungsverbände und ja, ich weiß nicht, wer gehört noch so dazu? Ja, es sind auf jeden Fall auch die kommunalen Akteure, die vieles in der Hand haben, also die ganzen Fragen der Bauvorsorge, der Flächenvorsorge, also wenn es um Entwicklung von Baugebieten zum Beispiel geht, Ausweisung von Baugebieten, das ist eben alles Frage oder Aufgabe der Kommunen, die dort aktiv sind. Wenn es im Bereich Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz geht, sind es zum Beispiel auch der Landkreis als Katastrophenschutzbehörde, aber eben auch die ganzen Hilfsorganisationen, angefangen mit dem Deutschen Roten Kreuz, THW, Feuerwehr und so weiter, die einen Großteil dessen am Ende auch leisten, was andere entscheiden. Also wenn der Katastrophenschutzstab entscheidet, dann wird nicht die Gemeinde rausfahren oder der Landkreis rausfahren und was tun, dann machen das die Hilfsorganisationen und kümmern sich eben um sehr viel. Insofern sind das ganz wichtige Akteure dabei. Ansonsten genau die du angesprochen hast, der Landesbetrieb NLWKN als Landesverantwortlicher und ja, natürlich die Entwässerungsverbände, weil die Ansprechpartner sind für das Thema Wasser in der Region. Lass uns noch mal kurz zu deinem zweiten Projekt, das wir uns rausgesucht haben, kommen. Das heißt CATCH. Das behandelt Klimaanpassungen konkret in Städten. Das heißt, wie gestalten wir die Grünflächen in den Städten? Oder haben wir zum Beispiel tiefer gelegte Basketballplätze, die eben als solche Polder fungieren können? Und wenn es dann mal Starkregen gibt, dann haben man ein Auffangbecken. Was gibt es da noch so? Ja, das sind schon gute Beispiele, die du genannt hast. Was wir feststellen in vielen Städten ist, dass man eigentlich noch auf einem umgekehrten Trend unterwegs ist, dass man eben nachverdichtet, dass man versucht, Wohnraum zu schaffen, dass man Parkraum schafft, dass man ja eben gerade nicht Grünflächen neu gestaltet oder blaugrüne Strukturen schafft in den urbanen Gebieten. Und das ist im Prinzip einer der Ansatzpunkte, den wir in dem Projekt auch verfolgen, dass wir versuchen, Städte wassersensibler zu machen. Und wassersensibel meint dort in dem Falle eben, dass man versucht, natürliche Prozesse auch wieder zu fördern. Also zu entsiegeln zum Beispiel, Infiltration zu ermöglichen. Also der Steingarten des Nachbarn ist dann gerade nicht das gute Beispiel, sondern vielleicht eher der grüne Garten, selbst vor der Haustür. Dass man ja auch Wasser zwischenspeichert, zum Beispiel in Form von Regentonnen. Da kann jeder Einzelne ein bisschen was tun, ein bisschen zu großen Maßnahmen, genau wie du sie angesprochen hast, dass man zum Beispiel Wasser zwischenspeichert auf multifunktionalen Flächen, also Flächen, die verschiedenen Funktionen dienen. Das kann Parkraum sein, das kann Wasserspeicherung sein, das kann auch ein Sportplatz sein, auf dem man eben auch mal, nicht jeden Tag natürlich, auch nicht jede Woche, aber bei einem Extremereignis alle paar Jahre mal Wasser zwischenparken kann. Und letztendlich können das auch offene Gewässer sein. In Oldenburg zum Beispiel haben wir hier viele offene Gewässer, viele kleine Gräben. Es gibt aber auch viele verrohrte Bereiche, die man auch wieder aufmachen könnte, die man dann oder bei denen man dann mehr Speicherraum hätte, die auch gleich eine andere positive Wirkung hätten, weil sie eben begrünt sind, weil sie natürlich das Stadtklima auch mit regulieren und weil sie vielleicht auch ästhetisch ganz schön sind, wenn sie gut gepflegt sind. Man muss dann aber eben Parkraum vielleicht opfern, weil man eben das Auto nicht mehr über den Kanal über den Entwässerungsgraben stellen kann, wie man das über ein verrohrtes Gewässer stellen kann. Also man muss die richtigen Prioritäten setzen und das versuchen wir eben in diesem Projekt auch zu unterstützen, dass wir beraten, dass wir Tools entwickeln, bei denen man eben auch die eigenen Potenziale ermitteln kann, wie man sich als Stadt weiterentwickeln kann. Gibt es dafür Modellstädte oder Städte, die das auch heute schon sehr gut machen? Ich vermute mal, in den Niederlanden gibt es ein paar. Ja, es gibt natürlich immer Städte, die schon ein bisschen weiter sind als andere. Ein paar liegen natürlich in den Niederlanden, hast du genau richtig gesagt. In Rotterdam zum Beispiel wird schon sehr viel gemacht. Auch in Groningen wird vieles gemacht. Die sind oft schon weiter als wir. In unserem Projekt sind Städte wie Enschede und Zwolle mit dabei, die auch wirklich sehr aktiv sind und auch ihre Innenstädte zum großen Teil umgestalten. Also in Enschede zum Beispiel wird so ein innerstädtisches Gewässer zum Teil neu geschaffen und zum Teil geöffnet. Und die schaffen eben ziemlich große Grünflächen dadurch, erzeugen eben diesen Erholungswert. Und da kann man sich tatsächlich mal anschauen, wie sowas tatsächlich in die Tat umgesetzt worden ist. In Dänemark gibt es zum Teil auch wirklich diese Frontrunner. Wir haben eine Partnerstadt Vejle mit in unserem Projekt dabei, die in sehr vielen verschiedenen Aktivitäten dort, in sehr vielen Bereichen aktiv sind. Eine ist genau dieser Sportplatz, den Bianca angesprochen hat, der eben dort umgewandelt worden ist von einem alten Bolzplatz, wie ich ihn aus meiner Jugend kenne, in eine richtig neue Arena mit Sportarten, die den Jugendlichen heute auch Spaß machen. Und eben mit verschiedenen Bassins, die bei verschiedenen Ereignissen geflutet werden können. Also kleinere eben bei seltenen oder bei häufigeren Ereignissen und große bei seltenen Ereignissen, um dann die Innenstadt zu entlasten. Da kann man sich genau die Dinge angucken und das ist wirklich beeindruckend, was dort schon gemacht wird. Vielleicht auch einmal der Verweis an unser Publikum, sich das vielleicht auch einfach mal anzugucken bei Google. Wüsstest du, was man da eingeben müsste? Also ich habe so ein Bild im Kopf, wo man so einen Basketballcourt sieht und dann ist es dadurch quasi tiefer gelegt und ein potenzielles Überflutungsbecken, weil die Tribüne dann quasi links und rechts so 2 Meter hoch geht und dann also aus Stein quasi so eingefasst und dann ist das genau der Bereich, der überflutet werden kann. In Weile sieht das ein bisschen anders aus, weil da gibt es gar keine Tribüne. Da ist relativ viel Boden ausgehoben worden auf einem normalen, ebenerdigen Rasenplatz. Und dort sind eben entsprechende Speicher und Sportmöglichkeiten geschaffen worden. Wenn du nach Google fragst, da würde ich einfach eingeben Catch und Interreg als 2 Stichworte. Da kommt man direkt auf die internationale Webseite von unserem Projekt. Und dort sind alle Pilote beschrieben. Dort ist auch unser Tool verlinkt, den wir entwickelt haben, so ein Online-Beratungstool. Und in diesem Tool sind auch wiederum alle Pilotaktivitäten als Good Practice beschrieben, also als Beispiel guter Praxis, in dem man sich orientieren kann, was man umsetzen kann, wie das aussehen kann. Das muss nicht heißen, dass man das in jeder Stadt genauso umsetzen kann, aber man kann sich eben Hinweise holen, Anregungen holen und schauen, was anderswo schon funktioniert hat. Als Abschlussfrage, weil die Zeit sich schon dem Ende entgegenneigt, könntest du uns mal grob skizzieren, wie denn unsere Städte der Zukunft oder vielleicht das Oldenburg der Zukunft aussehen sollte, wenn man das gut integriert hat? Oh, das ist eine sehr gute, sehr visionäre Frage. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen überfordert. Aber sagen wir so, es gibt natürlich Städte, die schon viel weiter sind als wir und die schon tatsächlich auch viel strengere Regeln umgesetzt haben als hier, Singapur zum Beispiel. Ich bin noch nie da gewesen, aber ich habe Bilder gesehen von tollen Fassadenbegrünungen, von sehr strengen Regeln, wie man eben dort bauen darf, bauen kann. Und ich glaube, da können wir sehr viel nachholen. Das wird nicht umsonst sein, da werden wir viel investieren müssen. Aber wenn es zum Beispiel um gerade dieses Thema Wassersensibilität geht, dann ist Singapur ein absoluter Frontrunner, weil eben dort in der Stadt, in der sehr, sehr viele Menschen wohnen, auf sehr engem Raum, trotzdem unheimlich viel Grün drin ist, viel investiert worden ist, um diese Prozesse möglichst naturnah zu gestalten. Natürlich können wir sie nicht gestalten, dann müssten wir wieder Wald entwickeln hier im gesamten deutschen Raum. Das werden wir nicht schaffen, leider. Aber natürlich können wir viel investieren, dass Prozesse wieder natürlicher stattfinden, dass wir mehr Grün in den Städten haben, dass wir mehr Platz für Versickerung schaffen, dass wir Step für Step letztendlich die Sachen entwickeln. Wir werden nicht alles an einem großen Wurf schaffen, aber wir müssen irgendwann anfangen und dafür brauchen wir diese langfristigen Strategien und ich glaube, da tun wir uns auch noch schwer. Nachbarländer, die Dänen, die Schweden, die sind gerade in diesem Strategischen oft auch schon weiter als wir. Die machen solche Projekte, an denen ich auch beteiligt bin, um bestimmte Maßnahmen, die sie sowieso machen müssen, dann zum Beispiel von der EU bezahlen zu lassen, weil sie bei solchen Projekten mitmachen. Das machen wir anders. Wir machen schöne Pilotprojekte und überlegen dann, wie kann man das in Planungsprozesse integrieren. Da könnten wir den Spieß umdrehen und sagen, wir machen uns auch erst eine schöne Strategie und dann suchen wir uns gezielt genau solche Projekte aus und bringen eine Stadt nach vorne und machen sie besser sensibel. Und dafür versuchen wir auch Werbung zu machen bei den Kommunen, bei den Städten, bei den potenziellen Partnern, die bei uns mitmachen können. Und dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unserer Folge. Vielleicht sei noch darauf verwiesen, wer noch nie in Singapur war und sich gerade fragt, wie das aussehen könnte. Das Stichwort ist da Vertical Farming oder Vertical Gardening. So schaffen sie es, viel, viel Grün in die Stadt zu bringen. Genau. Damit sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank, Helge, für diese spannenden Unterhaltungen und Einsichten. Ja, vielen Dank für eure spannenden Fragen. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Podcast, wo ich mal wieder zuhören darf. Sehr schön, danke dir. Und wie immer hoffen wir auch, dass ihr da draußen was gelernt habt. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.